mit Hajo Steinert. Für viele wird es das erste Mal sein, dass sie seine Stimme hören. Manche werden sich erinnern an die Stimme von Ernst Bloch. Ernst Bloch hören Sie heute Abend in der Lesezeit mit einer neuen Reihe, die wir starten, einmal im Monat, Ansichten über Lyrik, der erste Teil. Und Ernst Bloch interpretiert heute Bertolt Brecht. Das ist ein Höhepunkt in unserem literarischen Archiv. Sie hören eine Sendung vom 7. Mai 1967. Ernst Bloch, 1885 in Ludwigshafen geboren, starb im Alter von 92 Jahren in Tübingen, wo er bis zu seinem Tod als Philosophieprofessor wirkte. Schon in den 20er Jahren pflegte er den persönlichen Kontakt zu Bertolt Brecht, dessen 50. Todestag sich in diesem Jahr jährte. Ernst Bloch, der bis zum Jahr des Mauerbaus 1961 in Leipzig lehrte, ist Verfasser des epochalen Werks Das Prinzip Hoffnung. Die einzelnen Bände erschienen in den 50er Jahren. Wenige Monate bevor er im Oktober 1967 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, folgte er einer Einladung des Deutschlandfunk und hielt im Kontext dieser Reihe Ansichten über Lyrik einen Vortrag zu den Gedichten des Dichters Bert Brecht. Es geht Bloch vor allem über das Verhältnis von Emotionalität und Aufklärung in den Gedichten des Lyrikers. Ernst Bloch interpretiert Bertolt Brecht. Brecht will überall breit anreden, auch lyrisch. Das soll sich nicht im Schacht der einsamen Seele zutragen. Noch das persönlichste Gedicht bei ihm soll den gemeinten Leser angehen, als hätte man darin nach ihm eigens gefragt. Und das vor allem, um ihn auch auf diesem Feld auf seine mitmenschliche Lage blicken zu lassen. Also nicht nur sein eigenes, privates Darinsein, sondern er soll sich verstehen als eine Welle oder als ein leitender Schnittpunkt oder als ein aktives Wesen mitten in einem so oder so geratenen, meistens schlecht geratenen gesellschaftlichen Dasein. Weniger versponnen als denkend soll es also hierher gehen, auch beim Leser dieser Gedichte. Stattdessen ist nötig und wird von Brecht auch auf diesem Feld, also nicht nur vor der Bühne, eine scharf blickende Aufmerksamkeit gewünscht. Die soll erweckt werden, verfremdend auch ihr. Nicht so sehr mit sich beschäftigt, mit dem Leser beschäftigt, wie ich sagte, als mit der hier erscheinenden und lyrisch erscheinenden Sache selbst. Auch nicht abgelenkt werden, was die Form angeht, durch ein allzu bloß schmückendes oder gar luxuriöses Wort. Sondern auch hier nachdenklich, sachgemäß, entfremdend, weniger als verfremdend. Der Sache gemäß soll es also auch in Brechts lyrischem Bau hergehen, analog dem episch-dramatischen. Und wie es auf Bauplätzen steht, mit Recht steht und hier auf Recht übertragen wäre, nicht Beschäftigten und nicht Beschäftigtem ist der Zutritt zum Bauplatz verboten. Sowohl also was schmückende und deshalb leicht ungenaue Worte angeht, wie eben Ablenkungen durch zu formale Schönheit, durch schön geschwungenes, in das die Sache eingewickelt wird bis zur Unkenntlichkeit und auch leicht hinführend, ablenkend auf das Unnützliche. Das Nützliche ist ein Lieblingswort von Brecht. Das Unnützliche soll auch in einer allzu schönen Form vermieden werden und vor allem im Gedicht. Das geschieht auf zweierlei Weise. Mindestens auf zweierlei Weise. Erstens übt Brecht zu diesem Zweck eine einfache oder wie er rühmend sagt, betont rühmend, eine kärgliche Sprache. Sie nimmt auch gern Slang auf, auch Bengelsang, wo immer er hinpasst. Das alles aber dabei bleibt, und das ist eins der Geheimnisse eines doch immerhin geborenen Dichters, um einen solch mehr gefühlsmäßigen Ausdruck doch zu verwenden. Das alles bleibt höchst persönlich. Es duftet nach Poesie. Es ist, wie man sagen kann, in solchen Partien durchdringend klug gewordenes Volkslied. Dabei darf nicht vergessen werden, und es ist ja bei Brecht durchgehalten, was der arme BB schon 1921 von sich anzeigte, nämlich sein geladen kühles Wort, das Kärgliche auch als das Wort gab es damals noch nicht, das Understatement, das Englisch mehr noch als Amerikanisch, das Englisch abgekühlte Wort, das gerade dadurch mehr wirkt als der große Faltenwurf, an den man in der deutschen Lyrik vor allem durch den Expressionismus und vorher durch die Epigonen, sind zwei völlig verschiedene Quellen, aber in der deutschen Lyrik so lange gewöhnt war. Nun, das Wort, mit dem sich Brecht 1921 anzeigte als Lyriker, lautet: Ich, Bertolt Brecht, bin aus den schwarzen Wäldern. Meine Mutter trug mich in die Städte hinein, als ich in ihrem Leibe lag. Und die Kälte der Wälder wird in mir bis zu meinem Absterben sein. Gedicht geschlossen. Die Kälte der Wälder wird in mir bis zu meinem Absterben sein. Dieses ist keine Gefühlskälte im amoralischen Sinn, weit davon entfernt, sondern eben, wie ich sagte, kärgliche Worte, reinlich gesetzt. Auf das kommt es an. Wobei die Sprache darauf achtet, bei den schrecklichen Zuständen, die sie dann nach 1921 und in dem Jahrzehnt darauf und weiterhin antraf, dass auch die Sprache Brecht nicht verlässt, indem sie ihn bewahrt, dass seine Virginia ausgeht vor lauter Bitterkeit. Das Zweite, Wichtige, ist ferner nicht das Kärgliche allein, sondern dass Brechts Lyrik, wie wenig andere, so leicht fazithaft werden kann. Wie sie sagen lässt, fazithaft, das heißt zusammenfassend. Folglich auch in seinen Stücken, nicht nur als Gedicht, sondern in seinen Stücken selbst, Platz findet, dort eine Tätigkeit und eine Rolle hat, eine eigene, unersetzliche Rolle, sobald Handlungen sich zusammenziehen, sobald dicke Luft ist oder sobald es so weit ist und wird, dass man das, was eben vorging, sich in erregtem Streitgespräch etwa austobte, dass das referiert wird, zusammenhängend und abgekürzt und tunlichst reflektiert wird. Auf eine billige Weise, dadurch, dass nun Senf zu der Handlung hinzugegeben wird, so wie in der Dreigroschenoper, die Liebe dauert oder dauert nicht an dem oder jenem Ort. Kostbarstenfalls, Gegenteil zu billigstenfalls, aber beides kommt vor, beides sind die Pole und das eine bedingt das andere, das Billige und das Kostbare. Kostbarstenfalls, damit das Kostbare nicht geschwollen wird, zieht sich dann so etwas wie etwa die, so was Niedriges, wie die Antreiberei der Bordellmutter, der Witwe Beckbick, in dem Stück Margoni. Das zieht sich plötzlich völlig entlegen zusammen. Das verliert sich in chinesisch-spätgötische Sphären, völlig unerwartet, wie in dem Lied von den Kranichen. Dahin zielend und ziehend zwischen Sonne und Mond wenig verschiedenen Scheiben. Gefährdet sind die Kraniche beieinander auf ihrem unsicheren Weg. Und so scheint die Liebe und nur die Liebe Liebenden ein Halt. Dieses sehr kostbare Gedicht, wie gesagt, ist als Fazit in eine Bordellszene hineingelegt. Durch den Kontrast geht es besonders esoterisch auf. Ich sagte spätgötisch und chinesisch. Das Spätgötische ist bei Brecht erst spät fühlbar geworden. Das Chinesische hat ihn von früh auf begleitet. Chinesische Weisheit. Nun, das ist dieses, was Gedichte als Songs einstreuen lässt in Bühnenhandlung und was die alte Nummernoper wieder möglich macht, etwa in Dreigroschenoper oder in Mahagoni. Die alte Nummernoper wieder möglich macht, wo sich auch nach Rezitativen eine Handlung zusammenzieht, wo sie mündet in einen See, in den spiegelnden See einer Arie, wie sie sagen lässt, so bei Weil, Brecht, so Schwächer, nachher bei Eisler, Brecht, bei Dessau, Brecht, also seinen Komponisten, die er gefunden hat. Überall dort entsteht ein Spiegel, entsteht als Fazit das Songwesen, diesmal als eine sehr gekühlte, sehr reflektierte Arie, eigenster Art, vom Slanghaften, auch vom Hundsföttischen und vom Höhnischen bis hin zur Mystik. Also in der Welt etwas vermissend, etwas fehlt, ist der Grundton in dieser zusammenfassenden Lyrik. So wie der alte Beecham, dieser Halunke, doch sagen kann, in der Dreigroschenoper, doch leider sind auf diesem Sterne eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht sehr gern in Fried und Eintracht leben, doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Und was ja selbst von einem solchen Gauner wie diesem Beecham in der Dreigroschenoper gesungen werden muss, ob zwar mit Hohn, diese Sehnsucht nach Freundlichkeit, dieses Vermissen nach Freundlichkeit, echter, später, Brechtscher Ausdruck, in unseren Verhältnissen, in unserer Welt, in der bösen zwischenmenschlichen Welt, die wir noch haben, das bestimmt, ordnet und polarisiert fast sämtliche Lyrik Brechts. Von daher scheint Licht in die Finsternis, von der Freundlichkeit her der ersehnten, nicht vorhandenen, gesuchten. Von daher scheint Licht in die Finsternis und der Finsternisse haben es wieder nicht begriffen. Oder wollen es wegen Gefahr ihres eigenen Untergangs nicht begreifen. Das macht diese Lyrik zu einem Klagefeuer, macht sie revolutionär, durchaus und unabstellbar. Ein phrasenlosen Saira, es wird und muss doch gehen. Einem Saira, einem Vorwärts ins Bessere. Für die Mühseligen und Beladenen, für die Erniedrigten und Beleidigten. Denn man sieht nur die im Lichte, singt Brecht. Die im Dunkeln sieht man nicht. Er hat den leisesten und den grellsten Schein sozialistisch auf dieses Dunkel unvergessbar geworfen. Dem zum Erweis und auch zur lehrreichen Unterhaltung ganz im brechten Sinn möchte ich einiges aus Brecht vorlesen oder vortragen, wie ich mir das denke und wie ich daraus gelernt habe. Zunächst, was das Dunkel angeht, wäre zu empfehlen, das kleine und anspruchslose Gedicht von dem Pflaumenbaum. Im Hofe steht ein Pflaumenbaum, der ist klein, man glaubt es kaum. Er hat ein Gitter drum, so tritt ihn keiner um. Der Kleine kann nicht größer werden, ja größer werden, das möchte er gern. Es ist kein Rät davon, es hat zu wenig Sonn. Den Pflaumenbaum glaubt man es kaum, weil er nie eine Pflaume hat. Doch es ist ein Pflaumenbaum. Man kennt es an dem Blatt. Diese Gedichtschon hat es in sich, an Verborgenem, das herauskommen wollte. An einer neuen und nicht nur botanischen Ausgabe des Andersen Märchens von dem hässlichen grauen Entlein, das eigentlich ein Schwan ist. Ich möchte fortfahren, was die Methode angeht, dem Pflaumenbaum etwas Sonne zu verschaffen, mit einem kleinen Gedicht Lob des Zweifels. Gelobt sei der Zweifel. Ich rate euch, begrüßt mir heiter und mit Achtung den, der euer Wort wie einen schlechten Pfennig prüft. Ich wollte, ihr wäret weise und gebet euer Wort nicht allzu zuversichtlich. Lest die Geschichte und seht in wilder Flucht die unbesieglichen Heere allethalben, stürzen unzerstörbare Festungen ein. Und wenn die auslaufende Armada unzählbar war, die zurückkehrenden Schiffe waren zählbar. So stand eines Tages ein Mann auf dem unbesteigbaren Berg und ein Schiff erreichte das Ende des unendlichen Meeres. O schönes Kopfschütteln über der unbestreitbaren Wahrheit! O tapfere Kur des Arztes an dem rettungslos verlorenen Kranken! Schönster aller Zweifel aber, wenn die versagten, verzagten Geschwächten den Kopf heben und an die Stärke ihrer Unterdrücker nicht mehr glauben. Oh, wie war doch der Lehrsatz mühsam erkämpft! Was hat an Opfern gekostet, dass die so ist und nicht etwa so? Wie schwer zu sehen war es doch! Aufatmend schrieb ihn ein Mensch eines Tags in das Merkbuch des Wissens ein. Lange steht er vielleicht nun da drin und viele Geschlechter leben mit ihm und sehen ihn als ewige Weisheit und es erwarten die Kundigen alle, die ihn nicht wissen. Und dann mag es doch geschehen, dass ein Argwohn entsteht, bringt den Satz in Verdacht, der Zweifel erhebt sich und eines Tages streicht ein Mensch im Merkbuch des Wissens bedächtig den Satz durch. Hier ist also ein kritisches Verhalten zum Wissen, nicht nur, sondern auch zu der so einleuchtenden und gut eingefahrenen Überlieferung durchaus verlangt, aus der das Wissen so viel gutes Gewissen nimmt, so viel schlechte Gewohnheit nimmt, aber sowohl gerichtet gegen die schlechte Gesellschaft erhalten wollen und schöne Worte und Begriffe daran setzen, wie gegen die zwar die Gesellschaft umbauen wollen, aber mit veralteten Mitteln und sitzend auf ihren veralteten Kategorien und Parolen nicht viel anders wie, nach ihrer eigenen Ausdrucksweise, die Bösen und die Schlechten auf ihren Kapitalsäcken sitzen. Daher Lob des Zweifels ein in jedem Sinn revolutionär gemeintes Gedicht. Ich möchte fortfahren mit etwas sozusagen Lustigem, mit der Geschichte von dem Untergang der Okawa. Abbau des Schiffes Oskawa durch die Mannschaft. Geladen voll Hohn. Zu Beginn des Jahres 1922 nahm ich heuer auf dem 6.000-Tonnen-Dampfer Oskawa, gebaut 4 Jahre vorher für $2 Millionen von der United States Shipping Board. In Hamburg nahmen wir eine Fracht von Champagner und Likören nach Rio. Da die Löhnung schlecht war, empfanden wir das Bedürfnis, unseren Kummer in Alkohol zu ersäufen. So nahmen einige Kisten mit Champagner den Weg in die Mannschaftsräume. Aber auch in Offiziersräumen, selbst auf der Brücke und im Kartenraum, hörte man nun schon 4 Tage hinter Hamburg das Klingen der Gläser und die Gesänge sorgloser Leute. Mehrere Male irrte das Schiff von seinem Kurs ab. Dennoch erreichten wir durch allerhand günstige Umstände Rio de Janeiro.

So möchte ich also das Gedicht noch vortragen. Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King auf dem Weg des Lao Tse in die Emigration. Als er 70 war und war gebrechlich, drängte es den Lehrer doch nach Ruhe. Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu und ergürtete den Schuh. Und er packte ein, was er so brauchte, wenig. Doch es wurde dies und das, so die Pfeife, die er abends immer rauchte, und das Büchlein, das er immer las. Weißbrot nach dem Augenmaß. Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es, als er ins Gebirg den Weg einschlug, und sein Ochse freute sich des frischen Grases, kauend, während er den Alpen trug, denn dem ging es schnell genug. Doch am vierten Tag im Felsgesteine hat ein Zöllner ihm den Weg verwehrt, Kostbarkeiten zu verzollen, keine. Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach, er hat gelehrt. Und so war auch dies erklärt. Doch der Mann in einer heiteren Regung fragte noch, hat er was rausgekriegt? Sprach der Knabe, dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Du verstehst, das Harte unterliegt. Dass er nicht das letzte Tageslicht verlöre, trieb der Knabe nun den Ochsen an. Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre. Da kam plötzlich Fahrt in unseren Mann und er schrie, hey, du, halt an. Was ist das mit diesem Wasser, Alter? Und der Alte, interessiert es dich? Sprach der Mann, ich bin nur Zollverwalter. Wenn du's weißt, doch wer wen besiegt, das interessiert auch mich. Wenn du's weißt, dann sprich. Schreib mir's auf. Diktiere es diesem Kinde. Sowas nimmt man doch nicht mit sich fort. Da gibt's doch Papier bei uns und Tinte. Und ein Nachtmahl gibt es auch. Ich wohne dort. Nun, ist das ein Wort? Über seine Schulter sah der Alte auf den Mann. Flickjoppe, keine Schuhe und die Stirn eine einzige Falte. Ach, kein Sieger trat da auf ihn zu. Und er murmelte, auch du? Eine höfliche Bitte abzuschlagen, war der Alte, wie es schien, zu alt. Denn er sagte laut, hier etwas fragen, die verdienen Antwort. Sprach der Knabe, es wird auch schon kalt. Gut, ein kleiner Aufenthalt. Und von einem Ochsen stieg der Weiße. 7 Tage schrieben sie zu zweit. Und der Zöllner brachte Essen und er fluchte nur noch leise mit den Schmugglern in der ganzen Zeit. Und dann war's soweit. Und dem Zöllner händigte der Knabe eines Morgens 81 Sprüche ein. Und mit Dank für eine kleine Reisegabe bogen sie um jene Föhre ins Gestein. Sagt jetzt, kann man höflicher sein. Aber rühmen wir nicht nur den Weißen, dessen Name auf dem Buche prangt. Denn man muss dem Weißen seine Weisheit erst entreißen. Drum sei der Zöllner auch bedankt, denn er hat sie ihm abverlangt. Der Philosoph Ernst Bloch interpretierte Bertolt Brecht. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung, die wir zum ersten Mal am 7. Mai 1967 ausstrahlten. Unsere Reihe Ansichten über Lyrik setzen wir am 3. Januar fort. Sie hören dann die Stimme Theodor W. Adornos. Er teilt seine Ansichten über die Lyrik Stefan Georges mit. So viel für heute Abend in der Lesezeit. Redakteur am Mikrofon war Hajo Steinhardt.